Schön, dass ihr da seid. Los, lass uns anfangen. Also, hoch, runter, hoch, runter. Hey, hört ihr die Wellen? Eure Lügen kommen zurück. Super toll, ne? Den Äther, ihr habt ihn vergiftet. Die Fakten, ihr habt sie gefälscht. Jetzt hört den Klang meiner schweren schwarzen Stiefel. Tschüdeli! Hoch, runter, hoch, runter. Annie, eine Romantik. Ups. Hörspiel von Thomas Melle. Regie Martin Zülker. Da hat die Karin, das sage ich dir, nicht schlecht gestaunt, als der dann aufging, ja, dass ihr Ahmed am Arsch von ihrem eigenen Sohn angedockt ist, weißt du? Und den dann, ich sag mal, ordentlich befrachtet hat. Und befruchtet. Ganz genau so. Soll ja auch ganz gut ausgestattet sein, ne, der Ahmed Schachbrett. Jetzt hört doch mal auf! Womit? Mit dem Gerede. Wie er schlecht drauf, oder was? Decke auf Kopf, Herz in Hose. Immer reden hier. Ich komm hier rein, trink 5 Minuten mein Bier und hören tue ich nur Lästereien. Bist wohl wieder durch, oder was? Jedenfalls, Hauke, ja. Ich hab's von der Leni gehört. Leni? Nee. Romy. Romy? Die wird's wissen. Am Arsch, ey. Ja, am Arsch, Fred. Ganz genau, am Arsch vom Rocco nämlich. Kennst du, oder? Den Sohn von der Karin. Schwachsinn. Stimmt. Das denken wir uns alles nur aus. Ja, es ist nur, weil uns so langweilig ist. Weißt du, da beheizen wir mal kurz die Gerüchteküche. Musst jedenfalls nicht glauben, dass wir normal reden, wenn du in der Nähe bist, Fred. Wir wissen, dass du lauschst. Ich sitze nur. Die Ohren kann ich leider nicht zuklappen, so gerne ich auch will. Soweit ist die Evolution nicht, dass man die Ohren zuklappen kann. Das kommt aber noch, wenn die so weitermacht. Du! Du hast noch immer das Polizistengehen in dir. Deshalb sind sie alle auf der Hut. Deshalb erzählt dir keiner was. Weil du noch immer ein Schnüffler bist. Ja? Zwar einer mit einer kaputten Nase, aber ein Schnüffler. Ihr habt gleich eine kaputte Nase. Lass mal, Hauke, der hat doch schon als Bulle nichts gemerkt. Deshalb ist er ja auch keiner mehr. Stimmt, wie war denn das überhaupt, Fred? Weshalb bist denn du jetzt da? Bei der Security. Ja, genau, ist Security so viel geiler, oder was? Wurdest du aufgehört, oder hast du es selbst getan? Warte mal, vielleicht hielt Fred die Hand auf. So, oder so, ja, nix sagen. Oder so, und kassieren. Oder ist er vielleicht ausgerastet? Ich kann nicht mehr. Schmeiß den Laden hin, ihr Ficker, euch Mistmann. Geht's jetzt an den Kragen, aber so richtig, ihr blöden, blöden Wichser. Ha? Was, so, ha? Da war nichts. Nicht schlimm, Fred, nicht schlimm. Jetzt hockst du ja bei uns. Nur die Haltung, die musst du noch ändern. Was Besseres bist du nämlich nicht mehr. Ups! Da kommt fast nur Stimme mit dazu. Ups, Entschuldigung. Auf jeden Fall. Eins. Was? Eins. Caipirinha. Ja, pff, kann ich nicht. Na, dann zeige ich's dir. Ey, Moment mal, du kannst nicht einfach hier selber was machen. Ich will aber einen Caipirinha. Ja, was gehört da rein? Sahne, Ananas, Schnaps. Ja, habe ich nicht. Ananas. Dann ohne. Ich will feiern. Was willst denn du feiern? Idioten. Ja, ja, misch dich mal nicht ein, du Ex- und Hop-Bulle. Schwachsinnige, gerade haben sie noch über dich gelästert. Ach, lass es, Fred. Es ist, wie es ist. So, hier, Kaipi. Prost, Anne. Ich trinke einen deiner Caipirinhas auf dich. Auf alle! Anne. Auf. Ja. Anne. Oh Mann. Scheiße. Heute ist ihr Geburtstag. Ja, heute? Herzlichen Glückwunsch. Hoff, dir geht's gut, Anne. Wo immer du auch bist. Die reden immer noch von dir. Stimmt. Das war ja an ihrem Geburtstag. 2 Jahre ist es schon her. Das armes Ding. Krasses Ding. Ach, komm mal her, Omi. Lass dich mal umarmen. Sie hat jetzt ihren Frieden. Vielleicht. Vielleicht geht es ihr besser. Vielleicht ist es gut, weg zu sein. Ja, jetzt mal Ruhe. Ich will einfach, dass kurz Ruhe ist. Ja, ist ja gut. Ja, Eva, können wir die Fresse halten jetzt? Ach, fick dich. Mega krass. Wirklich. Ja. Wie macht man die Arbeit? Das ist unfassbar. Was für eine Kacke die Arbeit. Und? Jeder kommt mit uns auch mal. Was und? Jetzt lass dich nicht so bitten. Wir kennen uns, wir wissen, was wir wollen. Wir kennen uns gar nicht mehr. Jetzt lass dich nicht so bitten. Okay? Okay. So ein begabtes Kind. Mit Programmen hat sie das gemacht, am Computer. Alles aus Bausteinen vorgefertigt. Sie hat ja auch inszeniert mit den Nachbarskindern. Schweinische Sachen. Anne war wie unsere Tochter. Sie war deine Tochter. Das fang nie wieder an. Das hat man doch gesehen. Ich habe das gesehen und gehört. Gehört habe ich es auch. Und gezahlt haben wir immer. Doch, furchtbar. Ja. Ganz furchtbar. Alle haben geredet. Aber wir haben uns nicht drum geschert. Wir nicht. Nee. Hallo, meine Lieben. Also jetzt passt mal gut auf. Wer nämlich keinen Vater hat, ja, der hat alle Männer zum Vater. Und wer alle Männer zum Vater hat, richtig, hört auf Millionen Stimmen. Und wer Millionen Stimmen hört, der will Millionen Stimmen ordnen, ist doch klar. Und wer Millionen Stimmen ordnen will, ja, der filtert und zerschneidet den Lärm. Und wer den Lärm filtert und zerschneidet, genau, der schreibt von selbst eine krasse Oper. Und wer von selbst eine krasse Oper schreibt, schafft Ordnung und heißt Annie. Und wer Ordnung schafft, Annie heißt. Ja, das bin ich. Kann man eigentlich verlernen zu küssen? Schon. Wie lange ist es her? So alle 9 Jahre. Du kannst es immer noch. Das Küssen? Nee, das Ganze. Als Frau gibt's da nicht viel zu können. Nein. Hinhalten. Ganz einfach. Nee. Da gibt es Unterschiede. Und die eine macht auf 10 Kämpferin, die andere auf Leiche, die dritte will geschlagen werden, die vierte schlägt, die fünfte hat es gerne. Fred, klar, ich verarsche dich nur. Ah ja, weiß ich. Weißt du nicht? Doch. Hinhalten ist eher am besten. Zigarette? Ja. Nein, hast du eine? Nein, soll ich welche holen gehen? Nix da, warte. Die Zigarette danach gibt's sie eigentlich noch, so allgemein. Ja. Aber diesmal machen wir keine Affäre daraus, ne? Sowas entscheidet man nicht. Und ob gerade sowas? Wie, haben wir sonst immer eine Affäre draus gemacht? Haben wir. Jetzt sogar an ihrem Geburtstag. Ja. Manchmal sehe ich ihre Gesten ganz genau vor mir. Wie sie sich die Strähne aus der Stirn gewischt hat, wenn sie nervös war. Oder sich die Nase rümpfte. Oder die Arme nach hinten warf, als würde sie sich ergeben. Nun komm mal her. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Annie. Happy Birthday to you. Man muss nicht traurig sein, sie lebt ja noch. Das spürt eine Mutter. Und es gibt Hinweise. Was für Hinweise? Das sage ich dir nicht. Ihr Bullen habt das ganz schön verbockt. Da war ich schon nicht mehr dabei. Nicht? Was ist denn nun passiert? Wo? Mit dir. Als sie dich gefeuert haben. Eigentlich nichts. Nichts? Genau. Es ist nichts mehr passiert und das habe ich nicht ausgehalten. Aber es gab doch einen Grund. Soll ich die Gerüchte wieder aufzählen? Das ist so lange her, ist doch egal. Komm, jetzt sag schon. Ich hab einer Frau was gebrochen. Was gebrochen? Die Arme. Die Arme? Wie macht man das? Hebelwirkung. Zeig's mir. Was? Zeig's mir. Ich soll dir wie... Nur so tun. Romy. Komm. So. Fester. Nein, nicht so fest. So. Fred? Ja? Findest du sie? Alleine der Name. Wer soll daraus schlau werden? Anne. Annie. Annie. Ja, was denn nun? Annemarie doch eigentlich, oder? Oder nicht? Für mich war das die Annemarie. Da kann sie noch so auf Emo, Hip-Hop oder Punk gemacht haben. Oder auf Islamistin oder Rechtsradikale. Ja, was weiß ich denn? Ich habe diese Sachen nicht erfunden. Nur wenige rufen sie bei ihrem selbsterwählten Kampfnamen. Annie, mit Ä. Ja, mit Ä. So unterschrieb sie dann alles. Und kritzelte Pulte und Bücher und Internet voll. Das hat doch schon was von Undercover und Spurenverwischen, Identitätsspaltung, Agentendasein, Schläfertum. Oder? Viele haben sie gehasst. Jetzt, wo sie weg ist, traut sich das natürlich keiner mehr zu sagen. Wenn sie zu dieser Stunde und an diesem Ort draußen unterwegs sind, dann darum, weil sie etwas wünschen und nicht haben. Und dieses Etwas kann ich ihnen womöglich beschaffen. Ich trete mit offenen Handflächen an sich heran. Dieses Etwas, das sie suchen, wenn sie es denn suchen, und ich sehe an ihrer Körperhaltung und den verhuschten Gesten ihrer unterdrückten Gier, dass sie etwas suchen, dass sie etwas wollen. Und jetzt, wo ihr Gesicht im letzten Mondlicht sichtbar wird, sehe ich in den schraffiert unterschatteten Augen, den tief gezeichneten Einkerbungen ihrer Wangen. Hey, hey, hey, hey. Ach, Sie sind das. Scheiße. Ja, ja, ich bin das. Ich habe nichts gesagt. Und ich habe nichts gehört. Neuerdings kooperativ. Bei Gegenleistungen immer. Sie sind nicht mehr in der Position, Gegenleistungen zu verlangen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Außerdem sind wir keine Feinde mehr. Was sind wir dann? Neutrale, die ins Gespräch kommen. Willst du Drogen? Informationen. Welcher Art? Nichts Illegales, es geht um Anne. Welche Anne? Anne Wilke. Was interessieren dich Leichen? Berufskrankheit oder was? Deformation professionell? Zu, ich weiß, wo euer Dreckslabor ist. Und ich weiß, dass du was weißt. Was soll ich schon wissen? Sie hat bei dir gekauft. Wie alle Kinder. Hör zu, es geht um Romy. Ich will ihr helfen. Wieso fragst du nicht bei deinen ehemaligen Kollegen nach? Weil sie nichts wissen. Trau, schau, keinem. Und schon gar nicht Gespinsten in herbromantischer Nacht. Über welche Gespinste? Nein, welche Romantik? Was ist mit Anne passiert? Du weißt was. Du hängst immer hier rum. Du hast mit ihr geredet. Sie hat die Wahrheit gesehen und entsprechend gehandelt. Erzähl mir keinen Quatsch. Erzähl mir, welche Drogen sie gekauft hat. Drogen? Ja, habe ich denn von Drogen geredet? Ja. Waffen, Fred. Annie hat Waffen gekauft. Liebe Mutanski, ich bin's. Ja, ich bin's wirklich. Auch wenn 1000 Sachen, 1000 Sprachen zwischen uns standen und auch wenn hunderte Kontinente des Hasses und des Schweigens uns auseinanderdriften ließen, du bist meine Mutter und ich bin deine Tochter. Und das ist eben ein Fakt. Es gibt nicht mehr viele solcher Fakten. Naja, wenn man es genau bedenkt, werden sie weniger und weniger. Man muss sie festhalten, die allerletzten Fakten. Ich will dich eigentlich nur wissen lassen, dass es mich noch gibt und dass es mir gut geht. Es geht mir besser als je zuvor. In der Beschränkung liegt eine Befreiung. Ich habe einen Sinn gefunden, einen Sinn im Leben. Und ist es nicht eben das, was jede Mutter ihrem Kind wünscht? Also, und ist es nicht das, was jede Mutter ihrem Kind wünscht? Trauere nicht. Also trauere nicht, liebe Mutanski, sondern freue dich für mich. Es war die richtige Entscheidung. Ich bin weit weg und doch manchmal ganz nah. Ich kann dir nicht sagen, wo und wie, aber ich kann dir sagen, dass ich gewiss weiß, hier bin ich richtig und es ist eine gute Sache, für die ich einstehe. Und ich lebe. Ich lebe erstmals richtig. Ich spüre jeden Moment. Ich lebe. Lebe auch du, deine Annie. Ich lebe. Lebe auch du. Und du bist dir sicher, dass das ihre Schrift ist? So sicher wie das Amen in der Kirche. Hier dieses komische D, von unten so hochgeschwungen. Und hier dieses G mit dem eckigen Kringel. Sie spricht mich mit Mutanski an. Das kannten nur wir beide, das Wort. Und jetzt ich. Und jetzt du. Zu Recht. Du vertraust mir. Auch. Also lebt sie echt noch. Was willst du jetzt machen? Weiß nicht. Muss man doch was machen. Wo ist der abgeschickt? Weiß nicht. Kein Stempel drauf. Dann wurde der hier direkt eingeworfen. Ja. Komisch, ja. Muss man nachgehen. Muss man. Ich habe aber nicht die Kompetenzen. Ich bin kein Polizist mehr. Vielleicht hast du jetzt erst die Kompetenzen. Was? Fred. Wie? Hast du dir nicht mal Gedanken gemacht? Ich mache mir dauernd Gedanken. Zu viele wahrscheinlich. Aber in die falsche Richtung. Es gibt kein richtig und falsch. Doch, Fred. Das gibt es bei dir sehr stark. Ja, gut, kann sein. Hast du es immer noch nicht verstanden? Was denn? Überleg mal, alle 9 Jahre in etwa, oder? Alle 9 Jahre landen wir im Bett. Was? Und wer ist gestern 18 geworden? Jetzt hör mal auf! Das ist euer biologisches Programm. Hä? Ihr könnt gar nichts dafür. Hä, was? Was? Streunen, verstreuen, vergessen. Nee. Hä? Du, ich kann mir nicht sicher sein, aber ich bin mir ziemlich sicher. Echt? Echt. Das glaube ich nicht. Ich dachte immer, das war Fassbinder. Die Fassbinders, die haben sich doch nur gekümmert, als es mir nicht gut ging. Das war eine Finte von mir. Wieso hast denn du mir das nie gesagt? Ich wollte es nicht. Das ist nicht korrekt. Als hätte das irgendwas geändert. Natürlich hätte das was geändert. Würdest dich also freuen? Weiß ich nicht. Das ist schön, Fred. Ja? Ja. Ja. Schon. Findest du sie, Fred? Findest du sie? Für dich? Mein Name ist Annie Wilke. Wer das hört, gehört schon zum Widerstand. Die Zukunft ist noch unbestimmt. Wir haben unser Schicksal selbst in der Hand. Sie haben versucht, mich umzubringen, bevor ich geboren war. Als ich 13 war, haben sie es wieder versucht. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Jetzt kommt ein Sturm auf. Das jüngste Gericht rückt näher. Und wir sind im Auge des Orkans, in der Stille. Einen Vorgeschmack davon, den werde ich euch liefern. Bald. Kusch, Kusch, Kusch, am Hindukusch. Unter der Fuchtel der Weltgeschichte. Es müssen neue Mauern her. Es geht doch nicht, dass unsere Werte jetzt zerbombt werden. Das hat eine Umwertung der Werte zur Folge, die nicht sein darf. Da rückt alles nach rechts. Pass auf, dann knallt es. Es knallt jeden Moment. Und noch einmal. Und noch einmal, die sind alle radikal geworden. Inge, ich gebe gerade Nachhilfe. Ja. Ich auch. Wie kann das sein, dass sich die Ränder radikalisieren und die Mitte leiden muss? Da ist Amerika, radikalisiert, bombt herum, wo es eintritt. Da ist der Orient, gegenradikalisiert, auf der Suche nach dem Heiligen Krieg. Und mittendrin werden wir infiltriert und attackiert. Wir, das liberale, tolerante Europa. Wie ein Schwächling, wie so ein Opfer? Kathi? Nicht schlecht. Was heißt Opfer auf Französisch? Victime, Sacrifice, Hollande, Offrande. Kommt drauf an, wie es gemeint ist. Das lernt mal, wie es gemeint ist. Aber hier ist gerade nicht der Ort, um weltpolitische Themen zu bereden. Wenn nicht hier, wo dann? Wenn wir die Jugend nicht aufklären, wie können wir die Zukunft retten? Inge, hier ist jetzt Französisch. Französisch, ja, Französisch, schon klar. Wenn ich es recht sehe, muss man in Zukunft eher Arabisch lernen. Ach komm, bitte. Anne auch. Das fällt doch in unsere Verantwortlichkeit. Das sind doch wir, die da versagt haben. Aber sie hatte schon recht. Lass es ruhen, bitte. Nein, lass es aufwachen. Lasst uns alle aufwachen. Ja, Deutschland erwache, meint sie, ne? Nein, Europa erwache, das sage ich. Ich bin nicht rechts, Gott weiß nicht. Das weißt du am besten. Ich verachte diesen Mob da draußen. Ja, die Stunde ist eh rum. Ich glaube, wir haben genug für heute geschafft. Alle. Oui, Monsieur Fassbender. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Kathi, Kathi, du weißt es doch. Du hast doch Kontakte. Du standst ihr nah. Am Ende haust du auch ab in den Heiligen Krieg. Nein, ich lerne nur Französisch. In Frankreich ist die Hölle los. Wofür brauchst du eigentlich Nachhilfe? Auffrischen. Die wichtigsten Texte durchgehen vor den Abiturprüfungen. Ach so, natürlich. Und dann frühstücken wir zusammen, Frau Fassbender. Traditionell. Das Frühstück. So, du gehst jetzt mal besser, Kathi. A bientôt, Monsieur. Schönen Tag noch, Kathi. A bientôt. Du, das ist ja peinlich, wirklich. Was du für eine Scheiße auf Facebook likest. Du siehst es? Du kapierst nicht mal, dass das alles öffentlich ist. Wieso gibst du überhaupt dauernd Nachhilfe? Und immer nur den jungen Mädchen? Ich bin hier die Französischlehrerin und Geld haben wir auch genug. Sag mal, wird man rechts, wenn man neidisch und eifersüchtig ist? Das sieht ja ganz so aus, ne? Du weißt, woher ich komme. Das ist ein grundsolider, hochbürgerlicher, linksliberaler Hintergrund. Offensichtlich ist die Herkunft egal. Ist sie nicht. Anne blieb unten, so sehr wir uns auch mühten. Und dann ist sie durchgeknallt. Experiment gescheitert. Ach, das war ein Gewaltverbrechen. Wenn ich überlege, was ich alles geopfert habe. Mein Stolz, meine Zeit, meine Integrität. Ich habe nur reingebuttert. Ich habe sie akzeptiert, sie gepäppelt, gefüttert, mit Geist und mit Essen. Unser Geld reingesteckt, nur weil du deinen Schwanz in diese Nutte stecken musstest. Das Böse ist immer 2 Kilometer hinter dem, was gegenwärtig der Feind ist. Zahlst du der Nutte eigentlich noch Unterhalt? Heimlich? Nein. Ich warne dich. Das Geld gehört meiner Familie, seit Generationen. Das haben wir uns durch ehrliche Arbeit verdient. Du hast ja gar nichts verdient, ne? Du erst recht nicht. Weißt du was? Dir ist nur langweilig, Inge. Dir ist einfach nur langweilig. Dann ändere was. Und ab heute keine Nachhilfe mehr, damit das klar ist. X, x. Was? Na, wie geht's dir, Kathi? Ey, hab ich da richtig gehört? Was? Du hast x, x gemacht. Wie es dir geht, hab ich gefragt. Neue Masche, was? Machst einen auf Kanacken-Macho. Kathi, ich spüre, dass du ein skeptischer Mensch bist und aus schlechter Erfahrung nicht jedem vertraust. Ne? Sprich mal normal. Du bist ja schon so fertig wie die Fassbenders. Was ist mit denen? Völlig durch. Er hechelt mir den Nacken voll. Und sie dreht langsam ab, sieht überall nur noch Salafisten. Ey, da ist der Algebulle. Was will der? Keine Ahnung. Hey, sie, wird das Gebäude da geschützt? Was? Was? Na, sind Sie hier für die Sicherheit zuständig? Ich bin privat da. Und was machen Sie, wenn Sie wo privat sind? Hä? Halt ja, Augen und Ohren auf. Sieh nach dem Rechten her. Und wo soll denn hier ein Rechter sein? Siehst du hier einen Rechten, Kadi? Gut, also ich will mal offen zu euch sein. Ich bin hier nicht als Security-Mann. Ich bin hier auch nicht privat, also höchstens halb privat. Und wenn das nicht so albern klingen würde, würde ich sagen, ich bin Privatdetektiv. Ich habe einen Auftrag und es betrifft eine Person, die ihr kanntet. Wer wird das wohl sein? Also du heißt Pierre, richtig? Ja. Und du warst mit Anne Wilke zusammen. Na, sowas. Solche Dinge sind nie so ganz klar. Genauso wie ihr Auftrag, hä? Es gibt Hinweise, dass Anne noch lebt. Ja, und es gibt Sicherheiten, dass sie tot ist. Wann habt ihr sie denn zum letzten Mal gesehen? So nicht. Ich bin raus. Warte mal. Glauben Sie dem Opfer kein Wort, der ist Annie verseucht. Ohne Scheiß. Und vergessen Sie alle Erklärungen. Es gibt einfach keine. Okay, beantwortest du mir mal die paar Fragen, bitte. Ich bin persönlich involviert. Was, Sie? Ja, wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Na, am Abend davor. Wie war sie drauf? Normal. Wir haben uns Videos angeschaut. Auch IS-Videos? Nee, die hatten wir da schon durch. Wir sahen uns das aber nicht nur als Horror an. Mhm. Nee, auch unter dem Ernsthaftigkeitsaspekt, verstehst du? Der Inhalt ist Dreck, ja, aber die Haltung, die ist interessant. Auch wenn Kathi was anderes behauptet, Annie hat keinen Islamisten gedatet. Das sind alles Märchen. Woher kommen solche Märchen denn? Aus solchen Fragen. Also gab es keine Geburtstagsfeier? Am nächsten Tag hätte es eine gegeben. Die Fassbenders hatten da was im Garten vorbereitet. Hat sie denn nichts gesagt, was auf ihr Verschwinden hingewiesen hätte? Hä? Hat sie doch ständig. Wissen Sie denn gar nichts? Wenig. Na, wie Elvis, Jim Morrison, Tupac. Die leben ja auch noch immer, irgendwo. Genauso wollte sie es machen. Vermisst du sie? Na, ich bin froh, dass ich das alles endlich los bin. Bobby? Was willst du denn? Wieso machst du das? Was? Das hier. Das hast du doch gar nicht nötig. Das geht dich nichts an. Eine Menge geht mich das an. Eine Menge Unterhalt zum Beispiel. Ich spare. Ja, worauf denn? Aufs Himmelreich. Das geht so nicht weiter. Ich habe mich darauf eingelassen zu zahlen, sogar weiter zu zahlen. Nach ihrem... Du weißt schon, warum du das nach machst. Nach ihrem Tod. Das ist die einfachste Lösung. Man erklärt das eigene Kind für tot, dann ist es endlich aus der Welt, dann braucht man nichts mehr zu zahlen und nichts mehr zu denken. Ich mache mir sehr wohl Gedanken. Viele, sehr viele Gedanken. Na, dann lass mich mal in Ihnen teilhaben. Du weißt doch, was wir alles für Sie getan haben. Wir haben Sie aufgenommen, wenn du wieder in die Klinik musstest. Wir haben Sonderunterricht und Privatschule bezahlt. Wir haben Sie gehegt und gepflegt. Aha, wegnehmen wolltet ihr sie mir. Ach, das war doch als reine Notlösung angedacht. Ganz wie du willst. Nur später... Beschwer dich nicht später. Wie wären wir denn, wenn alle, die verschwunden sind, zurückkehrten? Wir wären da, wo wir sind, im Totenreich. Der Geldhahn ist zu, merkt ihr das? Du bist eh nicht der Vater. Fred ist der Vater. Was? Naja. Nee, du. Das wirst du mir nicht nehmen. Das nicht. Biblische Zeiten sind angebrochen. Merkt ihr es? Die Kriege, die Völkerwanderung auslösen? Die Staaten, die uns einander zum Fraß vorwerfen? Merkt ihr es? Spürt ihr es? Und kein Halt, nirgends. Sie tun nichts. Sie gehen in ihre Gärten, ihre Jobs, ihre Puffs. Sie warten auf die Schlachtbank. Was wollt ihr mir eigentlich vormachen? Ich habe mir zur Missbrauchsszene von Jelinek einen runtergeholt. Zu Michael mit 11. Das war ich und ich bin die, die diesen Sturm zuspitzen wird. Die vorbeikommt, wenn der Sturm klingelt. Ich bin die, die klingeln wird. Mein Name ist Annie Wilke. Wer das hört, gehört schon zum Widerstand. Wir werden nicht von Volksvertretern regiert, sondern von einer Bande aus Oligarchen und Privatarmeen, die Regimewechsel inszenieren und Terroranschläge unter falscher Flagge durchführen. Das wollt ihr aber nicht sehen, ihr räudigen Nichts, ihr blinden, systemkonformen Bücklinge. Platzt das Blut nämlich endlich hoch, wird es wunderschöne Fressen auf eure Fressen malen, okay? Es ist egal, wie ihr es nennt. Die Sprache spielt nur mit sich selbst. Die Fakten mutieren woanders. Ich verachte euch alle zutiefst. Fickt euch hart. Fickt euch hart. Fickt euch hart. Frau Fassbender, meine Empfehlung. Das sagt man aber nicht als Begrüßung. Ich sag die Dinge so, wie ich sie sagen will. Sehr weit gebracht damit, Security Man. Was machen Sie überhaupt hier? Ich sichere hier dieses Gelände. Jetzt ist eine kurze Pause. Rat. Und? Ja, Neuigkeiten? Kennen wir uns so gut, dass Sie sich einfach dazusetzen dürfen? Meine Verhaltenstherapie schreibt mir vor, mehr auf die Leute zuzugehen. Ach, jetzt fangen Sie auch damit an. Irgendwo muss man anfangen. Man begegnet nur sich selbst dabei, ja? Und lernen tut man nichts. Und jetzt begegne ich immerhin Ihnen. Also gibt's Neuigkeiten in der Welt? Das Übliche. Ein nicht mehr zu leugnender Fundamentalismus greift um sich. Burkas und Bierbäuche überall. Es müsste eine Bürgerwehr geben. Eine Bürgerwehr der echten Demokraten. Und wer sagt, was echt ist? Leider nur die, die am lautesten schreien. Lachen Sie? Was sind Sie so gut drauf? Ich bin auf der Spur von was ganz Großem. Wegen der Göre. Welche Göre? Unser Ziehkind. Anne. Ah, die verschwunden ist. Ja. Mein Beileid. Lassen Sie sich keinen Bären aufbinden. Aber nichts gegen das Mädchen, eigentlich. Sie kann ja nichts dafür. Wofür? Dass sie nirgends reinpasste. Da wirst du in ein Milieu geboren, das dich nur unten hält. Das dich vor allem Anfang bis ins Mark verseucht. Und du kannst nichts machen mit der Kraft, die in dir ist. Und wenn Unsereins dann versucht, dich aus dem Dreck zu ziehen, merkst du schnell, bei Unsereins kommst du auch nicht zurecht. Atmest falsch, stehst falsch. Allein wie sie gegessen hat, das kriegt man auch nicht raus aus denen. Der ganze Habitus, ein Gemischtwarenladen. Nein, ein Billigdiscounter. Oh, harte Worte. Und jetzt ist sie... Jetzt ist sie unten. Bei den Gotteskriegern. Nichts mit Gewaltverbrechen. Oder eben doch. Aber kommt erst noch. Irgendwann kehrt die zurück und enthauptet uns alle. Mit ihren Gotteskriegerfreunden. Und das Schlimme, wir haben es nicht besser verdient. Wieso denken Sie das? Wie gut kannten Sie sie? Ich sag doch gar nicht. Sie lügen. Allein die Augen. Sie haben auch solche. Unschuldige und zornige Augen. Was redet ihr denn da? Mein Mann will nichts wahrhaben. Sie ist erstens tot und zweitens keine Terroristin. Natürlich ist sie das. Kann es sein, dass du deinen eigenen Hass auf dieses Mädchen projizierst? Kommst du, Gunnar? Sofort, Inge. Halten Sie sich da raus, ja? Sie sind nicht der Vater. Und wenn doch, was macht das für einen Unterschied? Gar keinen. Es gibt keine Unterschiede mehr. Verstehen Sie das? Geht das in Ihren Kopf rein? Plötzlich kennen Sie wieder alle. Die ganze Stadt identifiziert sich über diese Frau. Dieses Mädchen. Dieses Loch. Und beschwallen sie. Wie hier. Wie ich auch. Ist das nicht eh so ein Ding, was alle machen? Verschwundene Frauen werden beschwallt. Das hat sowas eher Romantisches. Hat das nicht wer gesagt? Es gibt nichts Poetischeres als die Schönheit eines toten Mädchens? Ekelhaft! Ich kenne einen, der verliebt sich immer nur in tote Frauen. Oder in alte, die ihm nicht mehr gefährlich werden können. Deshalb glaube ich, weil sie weit weg sind und man sich alles denken kann bei ihnen. Wie oft im Leben kann man sich verlieben? Das wird von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein. Ich persönlich habe, darf ich verraten, mein Kontingent schon aufgebraucht. Ich werde mich wohl nicht mehr verlieben. Finde ich gar nicht so schlecht, werde ich doch eh so stark angegangen von Eifersucht, dann von Kummer. Annemarie dagegen schien einen unendlichen Vorrat an Romanzen in sich zu tragen. Mit 11 ging es los. Mit 12 war sie wöchentlich in jemand anderes verliebt. Mit 13 ging sie mit der ganzen Nachbarschaft ins Bett. Manipulative Bitch. Also was, Fred? Du weißt genau, weshalb ich hier bin. Wir können dich nicht wieder einstellen. Ja, ja, davon redet keiner. Also, was, Fred? Mir liegen Hinweise vor, dass im Fall Wilke erheblich geschlampt wurde. Wieso geschlampt, hä? Wir haben nichts unversucht gelassen. Wir haben die Gegend durchkämmt, alles von Hunden absuchen lassen. Ja, ja. Über 1000 Spuren und Hinweisen sind wir nachgegangen. Kein Ergebnis, null. Bis heute. Ich muss übrigens nicht mit dir reden. Ich tue das nur aus alter Verbundenheit. Ja, das weiß ich. Das ist ganz reizend von dir. Weißt du überhaupt noch, wie das ist, hier zu arbeiten? Täglich werden 250 bis 300 Fahndungen erfasst und auch wieder gelöscht. Ja, was ist denn, wenn Anne Wilke das alles nur inszeniert hat? Was denn inszeniert? Sie hat ihren Hass ins Internet gekübelt, dann ist sie verschwunden. Soll der Hass inszeniert gewesen sein? Ja. Sie war halt Columbinerin. Wie? Kann es denn wirklich sein, dass sie einen Amoklauf geplant hat? Fred. Ja? Du steigerst dich doch da nicht wieder in etwas hinein, ha? Hier, sie lebt noch. Ja, noch ein Brief. Na gut. Da-da-da-da-da. 100 Kontinente des Hasses. Faktenfest hält Mutanski Mutanski. Beschränkung, Befreiung. Das muss man gar nicht zu Ende lesen. Wieso? Fred, du hast doch wieder was mit Romy, oder? Puh, weißt du das? Beschattet ihr mich? Ja, hat sie wieder einhergeschickt. Was soll denn das heißen? Fred, wenn du mal einen Einkaufszettel von Romy findest, ja? Dann vergleich doch einfach die Schriften, ha? Du blödes Arschloch! Na, so haben wir aber nicht gerechnet, ja? Sei froh, dass ich dir noch von damals verbunden bin, sonst gäbe es wieder einen Prozess, ja? Schweine! Spül mal deinen Kopf durch, Fred. Das Mädchen ist tot. Guter Rat eines ehemaligen Freundes, ja? Find wieder zu dir, meinetwegen an der Theke. Sauf dich weg, bis du wieder klar bist. Aber lass dich nicht weiter so erbärmlich einspannen. Goodbye. Was ist ein Mensch schon außer etwas feuchtem Gewebe, das Muster zu erkennen imstande ist und das von anderen feuchten Geweben als eben solches mustererkennendes Gewebe erkannt wird? Mustererkennende Gewebe bilden miteinander weitere mustererkennende Muster, die sich selbst erkennen können und machen sich aufeinander ihren Musterreim. Blinken auf in einem kosmischen Zusammenhang, der unendlich, aber sinnlos ist. Hi. Ja, was gibt es? Was hast du? Was willst du? Was Schnelles. Auf. Schluck. Und sonst? Ja, versorgt? Ja. Wirklich? Ja. Gut. Pierre? Ja? Ich warte. Oh, ich auch. Ich gehe. Ah. Wen haben wir denn da? Hä? Pierre. Hi, Frau Fassbender. Au. Da geht man in die Pilze, nichts ahnt. Und plötzlich, au! Ich rede mit dir. Ich wollte dir ja noch sagen, dass du dich die letzten Wochen noch einmal zusammenreißen solltest. Bringt doch nichts, jetzt die Zügel schleifen zu lassen, kurz vor den Prüfungen. Ja? Hallo? Au! Mensch, Frau Fassbender, warum schlagen Sie mich? Wach jetzt? Hä? Ja? Was guckst du denn die ganze Zeit nach oben? Was ist denn da? Sind das diese Chemtrails? Ja, das sind sie. Wer versprüht die? Weiß man nicht. Die Regierungen. Und was ist da drin? Drogen, um uns stillzuhalten. Atmen wir die gerade ein? Ja. Ganz schön kräftig. Wenn man es einmal weiß. Mir wird fast schwindelig. Wie würde es sich wohl ohne das alles atmen? Vielleicht wären wir alle kleine Anne Wilkes. Wahrscheinlich. Nicht so schlimm. Da sind noch ganz andere Tragödien im Gange. Ist auch mein letztes Jahr. Wir sehen uns beim Abi-Frühstück. Ach, ja, das werden wir. Ja. Er muss mal wieder freidrehen. Kennt man. Ja, lass mich doch in Ruhe. Ja, lass mir doch. Es ist nur auffällig. Boah. Erst bist du Wochen weg und siehst uns mit dem Arsch nicht mehr an. Und dann sitzt du plötzlich wieder da und musst ganz schnell Bewusstseinsferien machen. Ich trinke gemütlich ein, mehr nicht. Ja, sieht mir ehrlich gesagt eher nach Verarztung aus, mein Lieber. Selbstmedikation. Hey. Ja. Alles in Ordnung? Klar, ja. Auch ein Rumi? Nein. Das wird sie ja wohl noch selbst entscheiden dürfen. Oder seid ihr jetzt inzwischen verheiratet oder was? Ist schon in Ordnung. Witzig. Kommst du später? Ja. Bis dann. Sag mal, Moment mal, seid ihr jetzt richtig zusammen, also, oder was? Ich hab keinen Bock mehr, ich zahle. Ja, und sonst hast du keine Fragen mehr. Nee, hab ich nicht, nee. Der Rest ist für dich. Alle anderen. Herr, ich bin nicht der, der richten darf. Ich kannte Anne und ich liebte sie. Das ist eine meiner Sünden, Herr. Und nachts stieg die Sünde herauf wie eine Blase schlechten Gifts in trübem Wasser. Ich will nicht richten, ich will nur klagen. Ich habe genau hingeschaut, ich habe es nicht gesehen. Ich wusste nicht, was sehen, wo eingreifen. Vergib diese armen Seele, Herr. Und wenn ich das sage, dann weiß ich nicht, ob ich Anne meine oder mich oder uns alle. Bitte vergib diese arme Seele. Bitte vergib ihr. Fred. Ja? Was suchst du schon wieder hier? Welche Drogen hast du Andy verkauft? Das fällt unter Datenschutz. Und Daten sind wörtlich übersetzt. Halt die Fresse! Jetzt gib sie mir! Was ist denn los? Ich will's wissen, ist mir scheißegal. Deal. Ja, wie nehme ich das? Hier sofort? Ja. Komm. Oh. Schluck das. Schluck. Mach's gut, Fred. Annie, erinnerst du dich an mich? Ich war da an deinem 8. Geburtstag, Annie. Ich war dein einziger Gast da. Deine Mutter mochte Gäste nicht, erinnerst du dich? Sie meinte, Schatz, ich hab doch schon zu deinem 7. Geburtstag so einen Stress gehabt, Annie. Hör zu, Liebling. Diesmal fällt dein Geburtstag aus, okay? Nur diesmal. Ich war trotzdem gekommen, weil mich deine Filzstiftherzen auf dem Rechenpapier so mitgenommen hatten. Du, ich hatte keine eigenen Füße mehr, Annie. Okay, Annie, ich leg los und zieh mich um. Man kennt den Style. Tarnjacke, Camouflage, alles Camouflage, ein Leben lang. Erwarte nicht zu viel. Deine Waffen, Annie, sind noch bei mir. Hier, das sind sie. Und ich weiß nicht, was du damit sagen willst in deinem verdrehten, toten Scheißkopf. Doch. Ich weiß schon, ich weiß. Schau mich nicht so an. Du weißt, dann werde ich schwach und seltsam und ich folge dir überall hin, wie es meine Bestimmung ist. Lach nicht, Annie, hör auf zu lachen. Und wenn du schon lachst, ja, dann streich dir bitte wenigstens die Strähne aus der Stirn. Du weißt schon wie. Was war es denn? Selbstmord, Gewalttat. Es gibt die Verschwinderthese und die Terroristenthese. Und dieses Phantom, das dich heimsucht, was ist das genau? Was ist das? Was ist das? Wer war denn das? Wie flackert das Herz? Schmort das Hirn? Weißt du mehr? Mir geht's ähnlich. Geradeaus bis zum Bahnhof. Die Straße. Geh ganz mit dem Branz. Immer weiter. Und dann weiter. Immer weiter. Sie war ein gutes Mädchen. nie was gesagt, nie geklagt. Alles zu Ende. Sie hat nicht gekauft. Sie hat nicht gekauft. Sie hat Homi macht ihn aber auf Dosenravioli. Beliebt war sie. Immer auf dem Schoß der Kindergärtnerin. Die Plattenbauprinzessin. Alle hat sie gespitzt, ein Kostüm fest und alle haben gelacht. Auch autistisch. Doch lachen tut keiner mehr. Sie konnte sich klein machen. Manchmal füllte sie den ganzen Raum an mit ihrer Präsenz. Dann war sie wieder weg. Nur eins noch. Wie nicht da. Erst nur eins. Ein Kind, ein normales Kind. Schon autistisch, oh ja. Dieses böse, tiefe Geheimnis. Geh zum Bahnhof. Kommt nie wieder. Bleibt. Ruhe! Verdammt nochmal! Hier gibt es keine Stimmen mehr! Und keine Meinung, keine Vermutung, Spuren, Thesen. Damit ist der Schluss. Sofort, auf der Stelle. Ich erkläre den Fall für abgeschlossen. Ich erkläre die Welt für abgeschlossen. Ich schließe jetzt ab. Das Leben nimmt seinen normalen Gang. Nichts wird mehr passieren, nichts mehr. Ist aufzudecken. Ich werde glücklich. Beschluss jetzt. Beschluss von Amts wegen. Lässt man mich mal hier raus, oder was? Was habe ich denn getan? Ich bin und bleibe Polizist. Ich gehöre auf die andere Seite. Verdammt nochmal. Da ist er. Hat getobt und die ganze Zeit mit sich geredet. Fred? Fred, alles in Ordnung? Ja. Wirklich? Ja, es war ja halb so wild. Scheint runtergekommen zu sein. Willst du nach Hause? Ja, natürlich. Nehmen? Meinetwegen. Aber auf deine Verantwortung, Romy. Ja, Romy, natürlich will ich nach Hause jetzt. Ja. Komm. Ich bin in die Wand gegangen. Es ist eine sehr alte, eine sehr starke Wand, aus der niemand fallen kann, die niemand aufbrechen, aus der nie mehr etwas laut werden kann. Daran ist nichts Poetisches. Diese Wand ist schlicht das Entsetzliche. Ihr habt das Entsetzliche konsumierbar gemacht. Erst war ich, eine kleine, zitternde Monade. Und dachte, sie könne vielleicht nach dem finalen Zusammenbruch von den Toten auferstehen. Und das werde ich. Ich werde auferstehen. Muss ich wirklich mitkommen? Das ist das Abitur deiner Tochter. Ja, aber sie ist gar nicht dabei. Sie ist dabei, wenn wir dabei sind. Und irgendwann wird sie es uns danken. Welcher Vater möchte einen so großen Augenblick verpassen? Ja, stimmt. Ich liebe dich. Nein, ich dich. Wer in der Wand verschwindet, ist besonders sichtbar. Ha? An mir perlt alles ab wie an einer Teflonwand. Dann werde ich wieder flüssig, sacke durch die Ritzen und Sprünge und suche euch heim. Ha? Mit einem Knall. Mit noch einem Knall. Und noch einmal. Und noch ein Knall. Ein Knall, ein Knall. Und noch einer. Eine Wand aus Knall und Schall und Schuld und Fall. Los! Für mich ist das auch die letzte Stunde. Und, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, liebe Reiflinge, wie ich euch gerne nenne, für euch ist es der schönste Anfang. Der Schritt ins eigene, selbstbestimmte Leben. Die Werkzeuge, das Bewusstsein, die Instrumente habt ihr jetzt. Lernt, sie auch ohne Anleitung zu nutzen, auf ihn zu spielen. Spielt frei auf. Es ist euer Leben. Noch eins. Eine Person fehlt. Auch sie wollen wir nicht vergessen. Ganz im Gegenteil. Pierre fehlt. Pierre fehlt? Tatsächlich. Kann dem mal jemand eine Nachricht schreiben? Danke. Aber ich meine Anne. Anne fehlt. Sie wäre an diesem Tag ebenfalls den Schritt in ihr neues Leben gegangen. So bleibt es uns, ihrer zu gedenken, in allen Ehren, und uns auszumalen, was wohl aus ihr geworden wäre. Wir tragen sie in unserem Herzen. Auf Anne! Und Kathi? Zufrieden mit dem Schnitt? 2,2. Na, zufrieden? Nein. Ach. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Nimm lieber mal die Schnittchen. Sie auch eines, Romy? Ja, danke. Ach, ich bin froh, dass Sie da sind. Vielleicht sind die Kämpfe endlich vorbei. Wir stehen letztlich doch auf derselben Seite. Ich bin auch froh. Ein Wort noch von mir. Gunnar. Alle glücklichen Generationen gleichen einander. Jede unglückliche Generation ist auf ihre eigene Weise unglücklich. Ja, so heißt es ja wohl bei... Ja, naja. Und Sie, Frau Wilke, kommen Sie. Kommen Sie. Das ist sie! Annie, eine Romantik. Hörspiel von Thomas Melle. Glaubt nicht, etwas von uns zu erfahren. Ich warne euch. Wir sind keine Talkshow-Opfer. Wir sitzen nicht abends im TV und reden euch nach dem Mund. Strengt euch nicht an. Es führt zu nichts. Wir sind schon jenseits. So sehr ihr euch auch anstrengt, wo ihr auch hinkommt, wir werden schon vor euch nicht da gewesen sein. Es sprachen Annie, Binette Hansen, Fred, Arndt Klawitter, Romy, Barbara Philipp, Frau Fassbender, Barbara Auer, Herr Fassbender, Michael Wittenborn. In weiteren Rollen Anna Fischer, Kai Hufnagel, Oskar Ketelhut, Anne Müller, Fjodor Olev und Anton Plewa. Technische Realisation Corinna Gartmann und Angelika Körber. Regieassistenz Eva Soloch. Regie Martin Zülker. Dramaturgie Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.